sich der blutige Krieg in Tschetschenien mit festen Krawallen und zerstörten Häusern nationalistischen Rechtspartei Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im November 2014 beginnen wir mit einem Text von Digital Courage, einer Online-Seite, die sich für Freiheit im Internet gegen Überwachung einsetzt. Und dieser Text heißt: Was haben wir gelernt? Realitätsabgleich zum Mauerfall. Ich werde dann von derselben Homepage einen kleinen Text zu einer kleinen Aktion euch vorstellen wollen. Dieser Text heißt Verfassungsschutz in Rente geschickt und berichtet von einer Aktion, die am 7.11. stattfand, da am 7.11.1950 der Verfassungsschutz gegründet wurde. Ehe wir uns dem NSU-Komplex direkt zuwenden, und zwar erst mit einem Artikel über Corelli aus dem rechten Rand, dann aus dem Monitor der Zeitung des Aperbitzes einen Artikel euch vorstellen wollen, und zwar reihenweise Einzeltäter, die Behörden verhindern die Aufklärung des NSU-Netzwerkes. Ihr werdet dann mit der konkret uns der German Homecare zuwenden, sowie Deutschland Flüchtlinge erbarmungslos bekämpft. Beginnen wollen wir unsere Sendung mit dem 9. November 1989, beziehungsweise dem, was daraus gemacht wurde. Ein ziemlich dubioses nationalistisches Gefeier in Berlin, dem Mauerfall vor 25 Jahren. Und hierzu wollen wir euch einen Kommentar von Lena Simon auf der Homepage digital-courage.de vorstellen, und dieser Text heißt: Was haben wir gelernt? Realitätsabgleich zum Mauerfall. Mit einem beeindruckenden Festakt feiert Berlin den Fall der Mauer vor 25 Jahren. Ein emotionales Spektakel, das viele Menschen auf die Straße und Tränen in die Augen treibt. RednerInnen sprechen von Freiheit, PolitikerInnen stecken Blumen in die Überreste der Mauer und eröffnen Dauerausstellungen. Eine ergreifende Stimmung geht von der Hauptstadt aus. Was haben wir uns auf dieses Ereignis gefreut? Darauf, dass die Überwindung des Überwachungsstaats DDR gefeiert wird. Die HeldInnen des Mauerfalls verdienen es, gefeiert zu werden. Große Worte werden gesprochen. Von Freiheit und der friedlichen Revolution. Man kann sich kaum entscheiden, wen man lieber zitieren möchte. Wenn da nur nicht permanent dieser Realitätsabgleich wäre. Die Worte wollen einfach nicht so recht schmecken. Angela Merkel bezeichnet die Mauer als in Beton gegossenes Symbol staatlicher Willkür. Wie bitter dies klingt in den Ohren derer, die sich heute für die Grundrechte einsetzen und tagtäglich gegen staatliche Willkür in Deutschland kämpfen. In einer Politik, die das Problem von Überwachung abtut und selbst immer neue Überwachungsgesetze anstößt. Totalüberwachung kehrt das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Regierung um. Durch Überwachung werden wir zu Beherrschten, und darum riefen die DemonstrantInnen am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz auch: Wir sind das Volk. Besonders oft hört man das überaus gerechtfertigte Lob an die Bürgerrechtsbewegung der 1980er Jahre. Doch die eingeladenen Gelobten vergessen zu erwähnen, dass die Überwachung in Deutschland heute zum Alltag gehört. Es schmerzt mit anzusehen, wie die gleichen PolitikerInnen von Freiheit und dem Unrecht der DDR sprechen, die in Bezug auf unsere heutigen Belange auf Dauerdurchzug gestellt haben. Gegen was traten die Menschen damals an? Die Methoden der DDR hatten System. RegimekritikerInnen wurden beschattet, bespitzelt, eingeschüchtert und aus dem Weg geräumt. Doch es ging auch subtiler. Bei der sogenannten Zersetzung wurde das Zielobjekt in seiner Wahrnehmung verunsichert. Viele merkwürdige Zufälle führten dazu, dass man den eigenen Sinnen nicht mehr traute. Auf diese Weise konnte man sauber und unauffällig Menschen aus der Bahn werfen. Solche Beeinflussung basierte auf den genauen Informationen, die man über das Zielobjekt gesammelt hatte. Dies ist noch immer möglich. Allerdings ist der Aufwand dafür enorm gesunken, die Präzision immens gestiegen. In Gesprächen über die friedliche Revolution wird betont, wie wichtig es war, dass Menschen miteinander kommuniziert haben, dass sie zueinander gestanden und sich engagiert haben. Wie schade, dass kaum jemand den offensichtlichen Zusammenhang herstellt und darauf hinweist, dass wir die Freiheit unserer Lebensräume und Kommunikationskanäle auch heute mit Solidarität und Engagement verteidigen müssen. Gewiss war die Repression durch die Überwachung in der DDR viel deutlicher spürbar und die Möglichkeiten wurden, nach derzeitigem Kenntnisstand, viel umfassender genutzt, betrafen ganz offensichtlich alle Menschen. Der Schwur, die Erinnerung wachzuhalten und aus der Geschichte gelernt zu haben, ist völlig leer, wenn es erst dazu kommen muss, dass die Leidenshöhe so hoch ist, wie sie im Jahre 1989 war. Besonders an diesem Datum ist, wie es uns daran erinnert, dass es nicht die Politik ist, die die Verantwortung über Freiheit und Grundrechte trägt. Es sind die Menschen, die sich gemeinsam jeden Tag neu dafür einsetzen müssen. In dieser Nacht war es das Volk selbst, das seine Geschichte schrieb, kann man nun Martin Schulz mit schönen Worten zitieren. Er wiederum ist nicht der Erste, der eindringlich den Satz »Wir sind das Volk« zitiert. Er als Teil eines Regierungsorgans, das uns mehr und mehr als Untertanen behandelt. Wir wollen sagen können, ja, wir haben aus der Geschichte der DDR gelernt. Damit wir das können, hilft es uns nicht, auf das Verhalten der anderen zu schauen und zu diskutieren, ob diese sich ausreichend distanziert haben. Ob wir das sagen können, hängt ganz allein von unserem eigenen Verhalten ab. Das bedeutet, dass wir einen solchen Unrechtsstaat schon in seinen Anfängen mit aller Vehemenz verhindern müssen. Das bedeutet, dass wir nicht warten dürfen, bis er wieder so weit fortgeschritten ist, dass man die Folgen bereits deutlich spüren kann. Wer vom Griff auf die heiße Herdplatte gelernt hat, fasst nicht erneut drauf und wartet, bis die Hand wieder schmerzt, bevor sie wegnimmt. Daher müssen wir der Politik auf die Füße steigen, damit sie unsere Grundrechte schützt, besonders vor sich selbst. Der November bietet viele Jahrestage, nicht nur den 9. November, den 9. November 1918 zum Beispiel, als der Kaiser des Deutschen Reiches, Kaiser Wilhelm II., in Rente geschickt wurde. Er wurde mit der Verkündung der Ersten Republik rausgeschmissen. Er musste ins niederländische Exil gehen. wurde in Rente geschickt und eine ja leider nicht ganz umgesetzte Aktion fand am 7. November statt, anlässlich des 64. Jahrestages der Gründung des Verfassungsschutzes. Und hierüber berichten wir euch jetzt. Und dieses erschien ebenfalls auf der Homepage Digital Courage. Am 7. November 1950 wurde der Verfassungsschutz in der alten Bundesrepublik gegründet. 64 Jahre lang ist er von einem Skandal in den nächsten gestolpert. Endlich Zeit, ihn in Rente zu schicken, wie die Humanistische Union heute Morgen mit einer Aktion im Rahmen ihrer Kampagne Verfassungsschutz abschaffen fand. Für die kreative Aktion hatte die Humanistische Union sogar einen ansehnlichen Rentenbescheid mitgebracht, der den Verfassungsschutz nicht gefreut haben dürfte. Denn auf dem Bescheid waren auch Gründe für die Rentenminderung zu lesen. Und die sind bei den Verfassungsschützern doch erheblich. Verletzung von Grundrechten durch das Ausspähen von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere Verletzung der Meinungsfreiheit, des Brief- und Fernmeldegeheimnisses und die Unverletzlichkeit der Wohnung. Verdacht gezielter Sabotage oder des bewussten Hintertreibens des Auffindens des nationalsozialistischen Untergrundes, NSU. Fehlende Mitwirkung zur Aufklärung der NSU-Mordserie. Finanzierung neofaschistischer Strukturen über Zuwendungen an V-Leute. Beteiligung an Straftaten über V-Leute und deren Schutz vor Strafverfolgung. Versagen bei der Spionageabwehr im NSA-Skandal. Propagandaaktivitäten an Schulen. Eine lange Liste, die es eher heute als morgen nötig machen würde, die Verstrickungen der sogenannten Verfassungsschützer aufzuklären und die nutzlose Behörde gleich ganz abzuschaffen, wie die Aktivisten von der Humanistischen Union fordern. Bei der Aktion vor dem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, also quasi der Berliner Dependance des Verfassungsschutzes, machte Astrid Gold, die die Kampagne der Humanistischen Union leitet, noch einmal das Ziel deutlich. Der Geheimdienst ist weder kontrollierbar noch reformierbar. Mit unserer bundesweiten Kampagne fordern wir, das Bundesamt und die entsprechenden Landesbehörden zu schließen. Und auch Werner Köpp-Kerstin, Vorsitzender der Humanistischen Union, geht zum erhofften Rentenbeginn auf die zahlreichen Skandale ein, die den Verfassungsschutz seit seiner Gründung immer wieder begleiten. Zuletzt das eklatante Versagen rund um den NSU-Komplex und die Blindheit auf dem rechten Auge. Auch das Trennungsgebot, das das Verfassungsgericht in mehreren Urteilen bestätigte, war Thema für Köpp-Kerstin. Durch das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum GTAZ in der Berliner Elsenstraße in Treptow werde dies nämlich eklatant verletzt. Zwar behaupten die Dienste immer wieder, alles habe seine Ordnung, aber die kurzen Dienstwege, die Vermischung von BKA, BND und Verfassungsschutz bringt gewollt kurze Dienstwege mit sich, die schon 2005 vom damaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar kritisiert wurden. Vor 25 Jahren erschien das erste Mal der rechte Rand und in der September-Oktober-Ausgabe hat der rechte Rand ein Themenheft herausgegeben. Er befasst sich mit Nazispitzeln und da wollen wir euch den Nazispitzel Thomas Richter vorstellen, der in Halle insbesondere aktiv war und hier nun der Text aus dem rechten Rand, den es seit 25 Jahren gibt. Thomas Richter. Mehr als 20 Jahre berichtete Thomas Richter aus der Neonazi-Szene. Der Neonazi-Funktionär war eine Top-Quelle, nun ist er tot. Es war nicht viel, was dem Neonazi-Kader Thomas Richter am Ende seines Lebens blieb. Zwei Zimmer, Küche, Garderobe, Bad und ein Volkswagen Scorpio. Vereinsamt starb der ehemalige Top-Geheimdienstinformant im April 2014 in einer konspirativen Wohnung im Paderborner Stadtteil Schloss Neuhaus im Alter von 39 Jahren. Nazi-Kader. Der 1974 im sachsen-anhaltinischen Mall geborene Richter war rund 20 Jahre in der extremen Rechten aktiv, in der nationalsozialistischen Front, NF, dem Ku Klux Klan und der Kameradschaftsszene. Sein politisches Handwerk lernte Richter ab 1992 unter Meinolf Schönborn in der NF, also der nationalistischen Front. Zeitweise lebte er auf dem Gelände der Kadertruppe im nordrhein-westfälischen Detmold. Er war bereits damals ein umtriebiger Szeneaktivist, verkaufte Rechtsrock-Tonträger und gab die Skinscenes, Besen und der Bunker heraus, nachdem er der Polizei 1993 umfangreiche Informationen über die nationalistische Front lieferte und über konspirative Lager des zu Schönborn gehörenden Klartext-Verlags auspackte, verschwand er aus Detmold. In folgenden Jahren reiste Richter viel durch Deutschland, besuchte Konzerte und Demonstrationen und knüpfte Kontakte. Während dieser Zeit scheint er auch seine technischen Fähigkeiten ausgebaut zu haben, denn er verlagerte einen Teil seiner politischen Arbeit ins Internet. 1999 ging mit Olkrach Richters erste professionell gestaltete Webseite online, gespickt mit ideologischen Texten und Bildern sowie einem eigenen Forum. Richter unterschrieb den Begrüßungstext der Seite mit HJ Tommy, seinem Spitznamen in der Szene, der nach eigenen Angaben für Hallescher Junge stand. Seine Online-Dienste bot er auch anderen Neonazis an, wie dem heutigen NPD-Kader David Petreit. Ihn lernte Richter bei Konzerten und Saufabenden kennen. Wenig später stellte er Speicherplatz für dessen Publikation Der Weiße Wolf zur Verfügung. Ku Klux Klan und NSU. Richter soll auch die Gründung des nationalen Widerstands Halle Saale initiiert haben, der versuchte, Aktionen verschiedener lokaler Kameradschaften und von Blatt und Hanna zu koordinieren. Er war ebenfalls Herausgeber der lokalen Szenepublikation Nationaler Beobachter und betreute weitere Internetseiten wie Nationale gegen Kinderschänder. Während er in Halle Saale die Strippen in der Kameradschaftsszene zog, machte er sich auch im deutschen Ableger des European White Knights of the Ku Klux Klan, EWK, unersetzbar. Dort soll er die Nummer 2 in der Hierarchie gewesen sein, war zuständig für die sichere digitale Kommunikation, hatte als einziger die Erlaubnis, auf Veranstaltungen zu fotografieren. In dieser Zeit fuhr er oft nach Baden-Württemberg, dem Hauptsitz des Clans, nahm an Kreuzverbrennungen und Zeltlagern teil. Jahrelang arbeitete er an der Vernetzung der Kameradschaften, organisierte Treffen, betreute seine Online-Projekte. Der Reisekader war als Anti-Antifa-Fotograf bekannt und stellte Bilder von Antifaschistinnen und Journalistinnen ins Netz. Er war eine Schlüsselfigur der regionalen Neonazi-Szene. In die Öffentlichkeit geriet Richter im Zuge der Ermittlungen zum nationalsozialistischen Untergrund. Sein Name und zwei von ihm genutzte Telefonnummern tauchten auf einer Kontaktliste von Uwe Mundlos auf, die 1998 in der Jenaer Bombengarage gefunden wurde. Weitere Spuren führten zum europäischen Ku Klux Klan, wo zwei Kollegen der mutmaßlichen vom NSU ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter aktiv waren. V-Mann Corelli. Sein Engagement endete abrupt im September 2012, als Medien ihn als V-Mann enttarnten. Seit den frühen 1990er Jahren soll er für Geld Informationen über seine Kameraden geliefert haben. Zuletzt führte ihn das Bundesamt für Verfassungsschutz unter dem Decknamen Corelli. Richter tauchte mit Unterstützung des Geheimdienstes ab. Seine Leipziger Wohnung hinterließ er, als ob er nur kurz auf eine Reise gehe. Er soll sich in Großbritannien aufhalten, hieß es. Seine Familie teilte er Ende 2013 mit, sei zwar weit weg, aber im Warmen. Es stellte sich heraus, dass Richter bereits 1995 seinen V-Mann-Führer über Uwe Mundlos berichtete. Für die Geheimdienste war er der ideale Spitzel. Seine Rolle als Demonstrationsdokumentar machte ihn in der Szene unverdächtig. Er fotografierte, sammelte Informationen und wurde über Aktionen informiert. Alles unter dem Deckmantel von Anti-Antifa und der Aufarbeitung von Aktionen im Netz. Offene Fragen. Wahrscheinlich wenn die Fragen zu seinem Verbleib verstummt, wären nicht Tonträger mit dem Titel NSU-NSDAP aufgetaucht. Zuerst übergab der Hamburger Verfassungsschutz der Bundesanwaltschaft im März 2014 eine DVD, die er im Februar von einer Vertrauensperson erhalten hatte. Im April beschlagnahmte die Polizei bei einer Razzia in Mecklenburg-Vorpommern eine CD mit ähnlichem Inhalt. Auf beiden Datenträgern finden sich Bilder und Grafiken. Die Quelle des Hamburger Verfassungsschutzes behauptete, die DVD 2006 von Richter erhalten zu haben. Tatsächlich befinden sich darauf unzählige Bilder von Internetseiten, die Corelli verantwortete. Ermittlerinnen stellten fest, dass es Übereinstimmungen im dreistelligen Bereich zwischen der DVD und Asservaten aus dem NSU-Versteck in Zwickau gibt. Viele Fragen müssen die Ermittlerin an Corelli gehabt haben. Antworten kann er nicht mehr geben. In seinem letzten Behördenversteck, angemietet unter neuen Identität, starb er an einer unentdeckten Diabetes. Ein Mann, der seit seinem 18. Lebensjahr als Informant tätig und zeitlebens in der Szene aktiv war. Mit der Monitor, dem Rundbrief des APABITS, setzen wir das NSU-Thema fort und diese veröffentlichten im Oktober einen längeren Artikel, der heißt Reihenweise Einzeltäter, die Behörden verhindern die Aufklärung des NSU-Netzwerks. Deutsche Behörden wollen trotz aller Erkenntnisse an dem Glaubenssatz des neonazistischen Einzeltäters festhalten. Damit wird die Aufklärung der Taten behindert und die Aufdeckung der weiterhin aktiven Nazi-Strukturen unterbleibt. Am 26. September 1980 tötete ein Sprengsatz am Haupteingang des Oktoberfestes in München 13 Menschen. 211 Erwachsene und Kinder wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Für das Bayerische Landeskriminalamt und den Generalbundesanwalt galt der beim Attentat ebenfalls getötete Bombenleger Gundolf Köhler von Anfang an als Einzeltäter. Trotz seiner Verbindungen zur Wehrsportgruppe Hoffmann und trotz zahlreicher Indizien und Zeuginnenaussagen, die auf weitere Beteiligte an dem schwersten Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik hindeuten. Zeitgleich, am 34. Jahrestag des Attentats, hat nun der Nebenklägervertreter Werner Dietrich einen Antrag auf Wiederaufnahme der Ermittlung beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe gestellt. Unter Verweis auf eine Zeugin, die am Tag nach dem Oktoberfestattentat im Schrank eines Neonazis Waffen und gedruckte Nachrufe auf Gundolf Köhler entdeckt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Köhlers Name noch nicht veröffentlicht worden. Die Zeugin wandte sich an die Polizei und wurde dort aber abgewiesen. Die Reaktionen aus dem Büro des Generalbundesanwaltes auf den Wiederaufnahmeantrag vom Rechtsanwalt Dietrich klingen auf fatale Weise bekannt. Man wolle die neuen Spuren sorgfältig prüfen und etwaigen Ermittlungsansätzen nachgehen. Mit beinahe wortgleichen Verlautbarungen reagierten die Ermittlungsbehörden bis zum Prozessbeginn vor dem OLG München auf die zahlreichen Hinweise darauf, dass es sich beim nationalsozialistischen Untergrund, NSU, nicht um ein abgeschottetes Trio handelt, sondern um ein neonazistisches Netzwerk, in dem 2 Dutzend neonazistische Aktivistinnen und Aktivisten unterschiedliche Aufgaben übernahmen. Oder anders gesagt, der Generalbundesanwalt tut alles, um den jahrzehntelang in Stein gemeißelten Glaubenssatz deutscher Sicherheitsbehörden nicht in Frage zu stellen. Wenn Neonazis bomben und morden, dann müssen sie immer Einzeltäter sein. Völlig egal, wie viele Helferinnen und Helfer, Mitwisser und Mitwisserinnen, Unterstützerinnen und Unterstützer sie hatten und haben. Und so, wie seit 34 Jahren die überlebenden Opfer des Oktoberfestattentats und ihre AnwältInnen vergeblich versuchen, diese Mauer der Einzeltätertheorie in den Köpfen von Polizei und Justiz zum Einsturz zu bringen, so mühen sich die überlebenden Opfer der NSU-Bombenanschläge und die Angehörigen der Ermordeten seit dem 4. November 2011 darum, dass der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt die Realität zur Kenntnis nehmen und vom Trio-Konstrukt mit den 4 angeklagten Unterstützern am OLG München abrücken. denn niemand kann angesichts der zahlreichen Aussagen von Helferinnen und Helfern von Uwe Mundlos, Uwe Bönheit und Beate Zschäpe bei Vernehmungen durch Polizei und Justiz ernsthaft behaupten, man kenne die UnterstützerInnen des untergetauchten Trios nicht. Im Gegenteil. Sie sind vom Bundeskriminalamt ermittelt und vernommen worden und dementsprechend dem Generalbundesanwalt gut bekannt. So wie beispielsweise Mandy Struck, André Kapke, Thomas Starke, Thomas Rothe, Max Florian Burkhardt, Matthias Dienelt, Susan Eminger und Hendrik Lasch. Doch seit der Fertigstellung der Anklageschrift gegen Zschäpe, Wohlleben, Eminger, Gerlach und Schulze am 5. November 2012 scheint es für Generalbundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt kaum mehr prioritär, das gesamte Netzwerk der UnterstützerInnen zu ermitteln. Nur so lässt es sich erklären, dass zentrales Beweismaterial wie die Festplatten, auf denen unter anderem der Inhalt der vom Trio installierten Überwachungskameras an der Wohnung in der Zwickauer Frühlingsstraße 11 verzeichnet ist, nicht präzise ausgewertet wurde. Denn dann hätten die Ermittler beispielsweise Matthias Dienel damit konfrontieren müssen, dass er sie schlicht angelogen hatte, als er behauptete, kaum mehr Kontakt zum Trio gehabt zu haben, nachdem er jene Wohnung für Mundlos, Zschäpe und Bönheit angemietet hatte. Schließlich zeigen die rekonstruierten Bilder eine herzliche Verabschiedung von Matthias Dienelt vor der Wohnungstür der Frühlingsstraße 11 im Dezember 2010. Und sie hätten auch der Frage intensiver nachgehen müssen, was es mit der Rolle von Ralf H. im Netzwerk des NSU auf sich hatte, mit dessen Personalausweis im Februar 1999 eine Wohnung in der Kranachstraße 8 in Chemnitz angemietet worden war. Genau diese Wohnadresse und der Name von Ralf H. wurde dann bei der Bestellung von Ausrüstungsgegenständen im Februar und März 1999 beim Jagdausrüster Franconia im Wert von insgesamt mehreren 1.000 Euro angegeben. Darunter einem über 1.000 Euro teuren Nachtsichtgerät, einem Abwehr-CS-Spray und einem Multifunktionstool. Kaum überraschen dürfte angesichts von Ralf H.'s guten Verbindungen zur Chemnitzer Blood and Honor Gruppe, ging es um Thomas Starke und Jan Werner, dass diese Gegenstände nicht bezahlt wurden und dann im November 2011 im Brandschutt der Zwickauer Frühlingsstraße auftauchten. Wie schon so oft im Verfahren vor dem OLG München blieb es an den NebenklagevertreterInnen hängen, einen entsprechenden Beweisantrag zu stellen. In das Bild wenig engagierter Ermittlungsbehörden reihen sich dann auch die Informationen rings um den Tod des neonazistischen V-Mannes Thomas Richter alias H.J. Tommy alias Corelli ein. Zwar hatte die Staatsanwaltschaft Paderborn nach dessen Tod Anfang April 2014 im Schutzprogramm des Bundesamtes für Verfassungsschutz, BFV, im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens eine Funkzellenabfrage rings um das mutmaßliche Todesdatum veranlasst. Doch das Bundeskriminalamt, BKA, behauptet allen Ernstes, auch mehr als ein halbes Jahr später, die dabei gewonnenen Nummern noch nicht ausgewertet und eine offensichtlich nicht beim BFV arbeitende Kontaktperson Corellis auch noch nicht vernommen zu haben. Die Erzählung und der Mythos vom NSU als einem isolierten Trio, auf die sich Generalbundesanwaltschaft, BKA und die Geheimdienste seit dem 4. November 2011 geeinigt haben, ist so wirkmächtig, dass insbesondere die Rolle der Generalbundesanwälte kaum mehr öffentlich problematisiert wird. Das beginnt mit der bemerkenswerten Entscheidung, gegen die bekannten UnterstützerInnen nicht nach § 129a wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu ermitteln und setzt sich fort in dem demonstrativen Desinteresse an einer Strafverfolgung weiterer NSU-UnterstützerInnen. Dabei haben all die bekannten HelferInnen und Helfer des mutmaßlichen NSU-Kerntrios schon längst ausgesagt, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgten. Uwe Mundlos, Uwe Bönert und Beate Zschäpe beim Unterlaufen der polizeilichen Fahndung und beim Leben als NS-UntergrundkämpferInnen zu unterstützen. Und im Gegensatz zum BKA und zur Bundesanwaltschaft haben die Aktivisten und Aktivistinnen der neonazistischen Elitenetzwerke von Blood and Honor und Hammerskins ihre eigenen Strategie- und Propagandapapiere, in denen zum bewaffneten Kampf, bewaffneten Terrorzellen und dem Kampf für ein ausländerfreies Deutschland aufgerufen wird, immer ernst genommen. Wie in den bekannten neonazistischen Konzepten und Handlungsanweisungen, dem totalen Widerstand von Maya von Dach, den Turner-Tagebüchern, dem Blood and Honor Papier The Way Forward, dem Blood and Honor Field Manual, dem White Resistance Manual, dem Manifest Eine Bewegung in Waffen und weiteren Artikeln zum führerlosen Widerstand vielfach durchbuchstabiert wurde, müssen die legalen und die illegalen NS-Strukturen als Einheit angesehen werden. Eine abgeschlossene illegale Untergrundzelle könnte in dieser Logik zwar im Ausnahmezustand des Rassenkrieges eine Zeit lang autonom agieren, doch ist sie Teil des bewaffneten Arms der neonazistischen Bewegung. Ihr Aufbau, ihre logistische Versorgung im Untergrund durch legale Neonazi-Strukturen und die politische Legitimierung ihrer Taten waren und sind Theorie und Praxis des gesamten militanten Neonazismus. Dass dabei nicht immer alle Aktivistinnen und UnterstützerInnen zusammensitzen und ausdiskutieren, wer welche Aufgabe übernimmt, liegt in der Natur der Sache. Im White Resistance Manual heißt es, teile kein Geheimnis, das nicht geteilt werden muss. In militärischer Sprache bedeutet dies wissen müssen und wird so angewandt, dass jede Person nur jene Informationen erhält, die zur Durchführung ihrer Aufgabe notwendig ist. Übersetzung Appabitz. Dass also nicht alle Teile des Netzwerkes über alles Bescheid wussten, ist zwingend geboten, wenn man eine terroristische Vereinigung bildet und über Jahre operieren lassen will. Es gilt also, die Blickrichtung gewissermaßen umzudrehen, die wir alle seit dem Auffliegen des NSU eingenommen hatten. Wir sollten nicht allein ausgehend von 3 Personen im Untergrund auf ihre Unterstützungsstrukturen blicken, vor allem nicht dann, wenn sich unser Wissen nur auf Details aus Erkenntnissen der Behörden aus den Akten zum NSU stützt. Die terroraffinen Netzwerke der bundesdeutschen Neonazis haben sich weder alleine zu dem Zweck entwickelt, den NSU zu unterstützen, noch haben sie sich in der Zeit der Existenz des Untergrundtrios sich alleine in Unterstützungshandlungen für diese 3 verausgabt. Die Agenda der im Untergrund operierenden Nazi-Szene ist weitaus langfristiger, vielfältiger und gefestigter, als die Behörden uns dies weismachen wollen. Und schließlich gibt es noch einen weiteren Grund, der Einzeltätertheorie des Generalbundesanwalts entschiedener denn je entgegenzutreten. Weder im Fall des verheerenden Brandanschlags auf das Flüchtlingsheim in der Lübecker Hafenstraße, bei dem 1996 10 Menschen starben, noch beim Bombenanschlag in Düsseldorf-Wehrhahn im Juli 2000, bei dem 10 russisch-jüdische MigrantInnen zum Teil schwer verletzt wurden, noch bei den Bombenanschlägen auf die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht in Saarbrücken 1999 und das Grab von Heinz Galinski im Jahr 1998 und 2002 sind die TäterInnen ermittelt worden. Es wird Zeit, darüber zu sprechen, wie viele neonazistische Terrorgruppen es in Deutschland gab und gibt. Mit jeder neu bekannten V-Person, die in den vergangenen Monaten wie Dominosteine umfielen, drängt sich die Notwendigkeit auf, die Geschichte der deutschen Nazi-Bewegung in den 1990er Jahren noch einmal neu schreiben zu müssen. Nach allem, was wir jetzt wissen, gab es vermutlich keine relevante Neonazi-Struktur, in der durch das V-Leute-System nicht die zentralen Kader vor Strafverfolgung gedeckt, nicht ihre Aktivitäten mitfinanziert und ihre Arbeit nicht in bestimmte Richtungen gelenkt worden wären. Das ohnehin unpassende Bild, die Behörden seien auf dem rechten Auge blind, das sowohl von Medien, aber auch von antifaschistischen Organisationen leider allzu gern verwendet wird, hat endgültig ausgedient. Die Behörden sind ja teilweise so weit gegangen, selber die zu beobachtenden Strukturen von V-Personen aufbauen zu lassen, mit Geld, Technik und Logistikhilfe, wie im Falle des bayerischen Nazispitzels Kai Dalek, der im Zusammenspiel mit weiteren V-Personen als Mailbox-Betreiber die Szene mit dem innovativen Thule-Netz versorgte und im Gegenzug die Behörden mit Dateien. Wir können uns sicher sein, dass noch weitere V-Leute auffliegen werden. Während sich die ParlamentarierInnen in den verschiedenen Untersuchungsausschüssen dem Versagen der Behörden annehmen, wird am Münchner OLG vor allem die Beweisführung der Anklage gegen Zschäpe und 4 Unterstützer durchexerziert. Die durch diese parlamentarischen und juristischen Untersuchungen angespülten Informationen müssen wir aber unabhängig davon einordnen. Unsere Aufgabe ist es nicht, die gerichtsfesten Beweise für die Unterstützungshandlung von XY an Mundlos Bönhard Zschäpe zu liefern. Unsere Aufgabe ist es, der mantraartig vorgebrachten Einzeltäterthese entgegenzutreten und unser Wissen in eine Analyse der Neonazi-Szene umzusetzen. Einer Neonazi-Szene, die zu Hunderten, wenn nicht gar Tausenden einen militanten Widerstand propagiert und zu Dutzenden oder gar Hunderten diesen ihren Konzepten entsprechend voranbrachten und weiterhin umsetzen. Diese Analyse kann sich nicht an der Frage nach strafrechtlicher Relevanz der bewiesenen Unterstützungshandlung orientieren, sondern muss aus einem Verständnis der Wirkungsweise neonazistischer Ideologie entstehen, einer antifaschistischen und linken Perspektive, die die Behörden in ihrer eigenen Logik gar nicht haben können und wollen. Wir müssen eine Revision der Nazi-Bewegung der 1990er Jahre wagen, auch wenn dies heißen könnte, dass das hübsche Credo »Die Antifa weiß alles« dabei angekratzt würde. Für solch eine Aufklärung dieses Konglomerats von Nazi-Bewegung und Behördeninteressen gibt es bisher keinen Ort. Diesen muss die antifaschistische und antirassistische Bewegung selber schaffen. Thank you. Ja, konkret vom November wenden wir uns dem Thema Flüchtlingsbekämpfung zu. Und in dem Artikel, der jetzt kommt, wird sich schwerpunktmäßig mit European Home Care, dem Skandal von Folter von Flüchtlingen durch Unsicherheitsfirmen befasst, und dem Bundesland Bayern hierfür hätte genauso gut zum Beispiel Berlin ausgewählt werden können, wo der O-Platz brutal geräumt wurde, das dortige Flüchtlingswiderstandscamp, und jetzt widerrechtlich versucht wird, die Gerhard-Hauptmann-Schule von der Polizei brutal zu räumen und Flüchtlingslager in Außenbezirken, zum Beispiel in dem Außenbezirk Marzahn-Hellersdorf, der bereits schon bundesweit bekannt ist für Nazi-Aktivitäten. Genau dorthin will zufälligerweise der Berliner Senat Flüchtlinge unterbringen lassen in einem Containerdorf. Also dass in diesem jetzt kommenden Artikel es vor allem um Sicherheitsfirmen und das Bundesland Bayern geht, darf eher als beispielhaft angesehen werden für die brutale Flüchtlingsabwehr der BRD. German Home Care, Lampedusa, München, Burbach. Deutschland bekämpft Flüchtlinge ohne Erbarmen. Bereits von der ersten Minute an, in der ein neuer Bewohner die Einrichtung betritt, beginnt die soziale Betreuung, schwärmt die in Essen ansässige Firma European Home Care auf ihrer Internetseite von ihrem Metier, den sozialen Dienstleistungen für den in Deutschland angekommenen Flüchtling, um dessen Wohl sich bei European Home Care alles dreht. Unsere Mitarbeiter begleiten ihn zu den für ihn wichtigen Orten auf dem Gelände. Zum Beispiel begleiten ihn die freundlichen Mitarbeiter des von European Home Care angeheuerten Sicherheitsdienstes SKI auch mal gerne ins Problemzimmer und zwingen ihn mit Handschellen auf dem Rücken bäuchlings auf den Boden. So ist es einem jungen Algerier in einer Flüchtlingsunterkunft in Burbach, Siegerland, NRW geschehen. Ein anderer Flüchtling wird von einem Wachmann gezwungen, sich auf eine vollgekotzte Matratze zu legen. Die Bilder gingen um die Welt, selbst konservative Blätter fragten: Abu Ghraib in Germany? Gleichzeitig wiegelt man ab. Ein bedauerlicher Einzelfall, so die Welt. Nur leider wurden umgehend weitere bedauerliche Einzelfälle von Misshandlung von Flüchtlingen in Essen und Bad Berleburg bekannt. Burbach, wo Wachmänner zu möchtegern KZ-Wärtern mutierten und mit den unfreiwillig beteiligten Flüchtlingen, SS und Gefangene spielten, scheint nur die Spitze des Eisbergs gewesen zu sein. NRW-Innenminister Ralf Jäger, SPD, zeigt sich entsetzt. Wachmänner mit ausgeprägter sadistischer Ader und KZ-Wärter-Ambition, wer denkt auch an sowas? Sollte es womöglich eine gewisse Affinität zwischen rechten Zwangscharakteren und dem Sicherheitsgewerbe geben, kann es sein, dass Männer, die von Zucht und Ordnung träumen, mangels verbotener Organisationen wie SA und SS gerne bei privaten Sicherheitsfirmen anheuern. Selbst beim Verfassungsschutz ist man bereits auf das Phänomen aufmerksam geworden. Das Brandenburger Landesamt schätzte 2013, dass 10% landesweit erfassten 1150 Neonazis beim Wachschutz tätig waren. Und im niederbayerischen Straubing betrieb der stellvertretende bayerische NPD-Vorsitzende Sascha Rössmüller jahrelang den privaten Sicherheitsdienst Taranis, bei dem unter anderem der NPD-Funktionär Patrick Schröder beschäftigt war. Erst 2012 wurde Rössmüller, der jetzt als NPD-Bundesvorsitzender im Gespräch ist, die Konzession entzogen, nicht etwa wegen seiner rastlosen nationalsozialistischen Betätigung, sondern wegen seiner führenden Position bei den Bandidos. European Home Care, ein Euphemismus der zynischen Art. Die europäische Flüchtlingsabwehrpolitik beginnt vor Lampedusa und endet in Burbach oder in Germering, westlich von München. Germering, längst vergessen, in der Kleinstadt wurde in der Nacht zum 8. Januar 2014 ein Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft verübt, bei dem ein ganzer Gebäudetrakt niederbrannte. Wie durch ein Wunder wurde niemand getötet. Keine 24 Stunden zuvor hatte rein zufällig Horst Seehofer in Wildbackreuth seine Parole »Wer betrügt, der fliegt« noch einmal bekräftigt. Das miese alte Spiel, das man vom Anfang der 90er kennt, tagsüber hetzen die Politiker gegen die Flüchtlinge, fordern, dass man jetzt endlich etwas tun müsse. Nachts fliegen dann Molotow-Cocktails auf Wohnbaracken, so wie zuletzt in Groß-Lüsewitz bei Rostock in der Nacht auf den 12. Oktober 2014. 8 Flüchtlingsfamilien schliefen in dem Haus, das glücklicherweise nicht Feuer fing. Und dabei hatte die Politik erst im September einen richtig schönen Asylkompromiss hingekriegt. Die Große Koalition beschloss gnädig die staatliche Drangsalierung der Flüchtlinge, Arbeitsverbot, Einschränkung der Freizügigkeit etwas zu lockern und erklärte dafür Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien zu sicheren Herkunftsländern. Letzteres ist eine gezielte Maßnahme gegen Roma, die in diesen drei Ländern bekanntlich alles andere als sicher sind, die nun in Deutschland aber keine staatlicherseits akzeptierten Fluchtgründe mehr vorweisen können. Der Kuhhandel wurde im Bundesrat vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmer, auf dessen Stimme es ankam, abgesegnet. Auch das kann Politik sein, jubelt die Welt. Der pragmatische Wille zur Reform, um das Hier und Jetzt zu verändern. Ach, es war einfach nur die Sehnsucht der Grünen, doch noch an einem Asylkompromiss teilhaben zu dürfen, wenn auch nur an einem ganz kleinen. Denn an dem Großen, der im Mai 1993 vom Bundestag in einer Koalition von Union und SPD beschlossenen Entkernung des Asylrechtsartikels im Grundgesetz, Artikel 16, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, durften die Grünen leider nicht mitwirken, da sie bei der Bundestagswahl 1990 nur in Gestalt einiger verirrter und verwirrter Bündnis 90 Abgeordneter ins Parlament eingezogen war, die für die nötige Zweidrittelmehrheit nun wirklich nicht gebraucht wurden. Die Zeiten ändern sich. 23 Jahre ist es her, dass die CSU die Parole »Das Boot ist voll« plakatierte. Heute kann sie das plakative Geschäft den Nazis überlassen. Etwa den von der Bürgerinitiative Ausländerstopp, die in München mit dem NPD-Mann Karl Richter im Stadtrat sitzen. Die Bürgerinitiative Ausländerstopp hält gern Kundgebungen vor der Bayern-Kaserne im Münchner Norden, einem der beiden notorisch überfüllten Erstaufnahmelager in Bayern. Das Boot ist voll, schallt es. Also nun per Lautsprecher durch München. Die Bürgerinitiative Ausländerstopp tut ihr Bestes, die Anwohner zum Rassenhass aufzustacheln. Seehofer dagegen würde sowas nie über die Lippen kommen. Er gibt dem besorgten Staatsmann, der die Flüchtlinge zur Chefsache erklärt und eine nationale Kraftanstrengung fordert, um den Ansturm zu bewältigen. Und dann verweist er auf die Hochwasserkatastrophe im Juni 2013, der die Nation doch auch wie ein Mann widerstanden habe. Und bei seiner Klientel macht es Klick. Ja, genau, Eindämmung der Flüchtlingswut, notfalls mit der Bundeswehr. Gesagt hat er das nicht. Nur ein paar Millionen Bayern verstehen ihn so. Kein Politiker spielt so virtuos auf der Klaviatur der rassistischen Ressortements wie Seehofer. Die Flutmetaphorik hat es ihm besonders angetan, ist nicht aus dem Fonds für Opfer der Überschwemmung von Juni 2013 einiges übrig geblieben? Das könnte man jetzt doch für die neue nationale Katastrophe verwenden. Wieder lässt sich das so und so verstehen. Seehofer fordert Geld für die Flüchtlinge oder für die Abwehr der Flut. Für den Dammbau, zackig spricht der oberste Deichgraf dem Bayerischen Rundfunk ins Mikrofon, der Scheitelpunkt ist noch nicht erreicht. Eigentlich fehlt nur, dass Seehofer in die Gummistiefel steigt, die Hochwasserfront abschreitet. Davon nimmt er dann aber doch lieber Abstand. Er will nicht mit Flüchtlingen abgelichtet werden. Diese Flut bekämpft man besser aus der Ferne. Von der Staatskanzlei zur Bayern-Kaserne sind es mit dem Auto 10 Minuten. Mit großem Aplomb setzt Seehofer eine Taskforce ein. Am nächsten Tag ein Krisenstab. Derweil ist das Erstaufnahmelager in der Münchner Bayernkaserne so überfüllt, dass die Leute mitten im Oktober im Freien schlafen müssen. Nicht einmal genügend Decken sind da. Die Kaserne ist für 1200 Personen ausgelegt. Wie viele jetzt hier eingepfercht sind, wissen auch die Behörden längst nicht mehr. Mindestens das Doppelte. So viel steht fest. Angehörige einer Security-Firma gehen gegen den Missstand, dass ein Teil der Flüchtlinge vor dem Gelände kampieren muss, vor, indem sie versuchen, sie mit Fußtritten und Beschimpfungen zu vertreiben. So berichten es mehrere Flüchtlinge gegenüber Reportern. Die Regierung dementiert, davon habe sie keine Kenntnis. Die Polizei ermittelt. Das Innenministerium verspricht umfassende Aufklärung. Der Bayerische Rundfunk berichtet, die Flüchtlinge hätten Angst um ihren Asylantrag, wenn sie vor der Polizei belastende Aussagen machten. Selbst Verbände, die man nur als Wurmfortsatz der CSU kennt, schlagen Alarm. Das Rote Kreuz spricht bereits im September angesichts der Zustände in Zirndorf bei Nürnberg im zweiten bayerischen Erstaufnahmelager von einer humanitären Katastrophe. Mitte Oktober beklagt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband bitter die Misere in den Schulen. Es fehlt an allem, an Dolmetschern, Schulpsychologen, Sozialpädagogen für die Flüchtlingskinder. Der Sprecher des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Klaus Wenzel, bei einer Pressekonferenz: Die Kinder stehen vor der Tür und haben nichts außer Angst im Gesicht und traurige Augen. Wer ist schuld an der Misere? Seehofer und sein Innenminister Joachim Herrmann wissen es. Die Italiener. Die fischen die Flüchtlinge seit einem Jahr nicht nur aus dem Mittelmeer, statt sie wie gehabt absaufen zu lassen. Nein, sie nennen sie anschließend auch nicht daran, Richtung Deutschland weiterzufahren. Ungeniert verfällt Herrmann die Diktion der frühen 90er Jahre, schwadroniert von einem Missbrauch des Asylrechts und dividiert die Flüchtlinge auseinander. Die meisten kämen nur aus wirtschaftlichen Gründen, nur um hier Geld abzuholen. Die nehmen den anderen, die wirklich verfolgt sind, den Platz weg. Und immer wieder die hinterfotzigen Italiener, die Flüchtlinge einfach über den Brenner lassen. Die Tagesschau zeigt Polizeiketten, die sich am Münchner Hauptbahnhof bei der Ankunft des Eurocity aus Verona der Flut entgegenstellen und syrische Kriegsflüchtlinge im Dutzend abführen. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer, Seehofers Allzweckwaffe, hat die Hände an der Hosennaht und den Finger am Abzug. Wir müssen diesen rechtswidrigen Zustrom begrenzen. Dass in Europa des 21. Jahrhunderts kein Staat mehr dazu verpflichtet ist, seine Grenzen zu kontrollieren, irgendwen an der Ausreise zu hindern, verschweigen die Hetzer von der CSU, dem Schulterschluss mit den Medien nicht müde werden, die Lage so darzustellen, als breche Bayern bald unter einer unzumutbaren Belastung zusammen. Am Ende des Jahres 2014 wird Bayern, Land mit 12,6 Millionen Einwohnern, von insgesamt 35.000 Flüchtlingen überschwemmt worden sein. Die Türkei nimmt genauso viele Flüchtlinge aus Syrien schon einmal an einem Vormittag auf, ohne viele Worte darüber zu verlieren. Das war der linke Medienspiegel. Wir hören uns wieder in einem Monat am zweiten Donnerstag des Monats Dezember um 19 Uhr. Alles Weitere werdet ihr in ein paar Tagen finden online unter medienspiegel.blogsport.de. Und noch einen schönen Abend. Tschüss.